بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل بما سبحانه سجن الله سجن انتهى زمن بروفيت محمد تف all denjenigen die in seine Fußstapfen treten bis an dem Tag an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen kann noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einem der Häuser Allahs treffen und Allahs Buch rezitieren und ihn lernen und lehren, dann wird die Engel, dann wird die Ruhe von Allah subhanahu wa ta'ala auf sie herabgesandt. Und die Barmherzigkeit umhüllt sie und die Engel umgeben sie und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie erwähnen bei denjenigen, die bei sich sind. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen schreiben, die er bei sich erwähnt. Und deswegen wollen wir, und das ist der Grund, warum wir uns heute treffen, um die Worte Allahs zu lernen und zu lesen und zu verstehen, danach zu handeln, sodass unser Iman zunimmt und dass wir in unserem Glauben gefestigt werden, sodass kein Mensch von diesem geraden Weg mehr abkommt, nachdem er einmal auf diesem geraden Weg gewesen ist. Wie die heutigen Verse, die wir uns anschauen, sind die Verse 145 bis 149 von Surat al-Baqarah. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt folgendes: Selbst wenn du zu denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, mit jeglichen Zeichen kämest, würden sie doch nicht deiner Gebetsrichtung folgen, noch folgst du ihrer Gebetsrichtung. Und auch untereinander folgen sie nicht der Gebetsrichtung der anderen. Würdest du aber ihren Neigungen folgen, nach all dem, was dir an Wissen zugekommen ist, dann gehörtest du wahrlich zu den Ungerechten. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, kennen es, wie sie ihre Söhne kennen. Aber ein Teil von ihnen verheimlicht wahrlich die Wahrheit, obwohl sie wissen. Es ist die Wahrheit von deinem Herrn, gehöre daher nicht zu den Zweiflern. Jeder hat eine Zielrichtung, zu der er sich hinwendet. So wetteifert nach den guten Dingen. Wo immer ihr auch sein werdet, Allah wird euch alle herbeibringen. Allah hat zu allem die Macht. Und woher du immer heraustrittst, dann wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Es ist wirklich die Wahrheit von deinem Herrn und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Die Verse sind eine Fortsetzung der Verse, die wir letztes Mal angesprochen haben. Und zwar geht es, wie allseits bekannt ist, um die Wendung der Qibla. Denn die Muslime haben, wie wir gesagt haben, ihre Gebete zunächst einmal nach Jerusalem verrichtet, nach Al-Quds und dann irgendwann mal in Medina, etwa 16, 17 Monate nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist nach Medina, hat dann Allah subhanahu wa ta'ala diese Verse herabgesandt, damit die Muslime von nun an bis zum Tag der Auferstehung in Richtung der Kaaba beten. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über einige Gründe oder einige Situationen, die sich abgespielt haben, als diese Verse herabgesandt worden sind. Und ich glaube, es ist nicht allen ganz klar geworden, was nach der Reihe alles passiert ist. Deswegen wollte ich dieses Thema noch einmal genauer ansprechen. Es gibt einige Überlieferungen, die von der Situation handeln, als diese Verse herabgesandt worden sind. Manche davon sind authentisch und manche davon habe ich nicht als authentisch gefunden. Das heißt, ich habe nicht gefunden, dass jemand von den Gelehrten sie als authentisch erklärt hat. Ja. Was allerdings gesichert ist, ist Folgendes. Gesichert ist, erstmal lesen wir mal ein Hadith bei Al-Bukhari in seinem Kapitel Al-Iman. Und die Überschrift heißt As-Salatu min al-Iman. Das heißt, das Gebet ist Teil des Iman. Denn wir haben in dem Vers 143 gesehen, dass Allah sagt, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Und so haben wir gesagt, deswegen ist klar, dass das Gebet ist Teil des Iman, Teil des Glauben. Und ein Mensch ist niemals ein vollständiger Gläubiger, wenn er nicht betet. Das haben wir klar und deutlich gesagt. Und Al-Bukhari hat diesen Hadith, deswegen die Hadithe oder diesen ein Hadith in Bezug auf die Herabsendung dieser Verse in dem Buch Al-Iman erwähnt, weil er in diesem ganzen Kapitel laute Hadithe aufgebracht hat oder angeführt hat, um zu zeigen, dass eben die Handlung, Al-Amal, Teil des Glaubens ist. Na, deswegen hat er dieses ganze Kapitel überhaupt geschrieben. Und unter dieser Kapitel, As-Salatu min al-Iman, das Gebet ist Teil des Glaubens, erwähnt er den Hadith von Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu. Er sagte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es heißt also, كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. Das heißt, als er nach Al-Madina angekommen war, ging er zunächst einmal zu seinen Verwandten von den Ansar. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. Und dann betete er in Richtung Jerusalem 16 oder 17 Monate. وكان يعجبه أن تكون قبلته أن تكون قبلته قبل البيت. Und er hatte sich gewünscht, dass die Qibla in Richtung, die Gebetsrichtung, in Richtung dem Haus ist. Und das Haus ist gemeint, das Haus Allahs, die Kaaba. وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصَرِ. Und das erste Gebet, das er gebetet hatte, war das Asr-Gebet. Nachher sage ich, was damit gemeint ist. وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ. Und einige Leute hatten mit ihm gebetet. فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ. Und dann ist einer von denjenigen, die mit ihm gebetet hatten, sind aus der Moschee eben rausgegangen und sind an einer Moschee vorbeigekommen oder ist an einer Moschee vorbeigekommen, wo Leute gerade gebetet hatten, die in der Verbeugung waren, im Ruku' waren. فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ. Er sagte, ich bezeuge bei Allah, dass ich gerade mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in Richtung Mekka gebetet habe. فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ. Dann wendeten sie sich um in Richtung dem Haus in der Situation, wo sie gerade waren. Das heißt, im Ruku' haben sie sich umgewandt. In einer Überlieferung heißt es, dass eben die Männer dann da standen, wo die Frauen standen da, wo die Männer standen, weil die Frauen beten ja hinter den Männern. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب. Das heißt, und den Juden hatte es gefallen und ebenfalls den Leuten der Schrift, dass er in Richtung Jerusalem gebetet hatte, denn sie sagten, das ist die Gebetsrichtung der Propheten vor ihm. فَلَمَّا وَلَّ وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ. Und als er dann sein Gesicht in Richtung dem Haus gewandt hat, haben sie ihm das übel genommen. Okay, haben sie das übel genommen. Und ich habe auch erwähnt gehabt, dass es gibt mehrere Ansichten unter den Ulama, in welche Richtung hat er gebetet in Mekka. Manche Ulama haben gesagt, er hat gebetet in Richtung der Kaaba am Anfang. Und dann hat er in Mekka 3 Jahre lang in Richtung Jerusalem gebetet und dann ist die Auswanderung nach Medina und dann hat er 16, 17 Monate dort nach Jerusalem gebetet und dann wieder nach Mekka zurück. Das ist die erste Ansicht. Über diese Ansicht sagte Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dass die Ansicht schwach ist, weil es würde bedeuten, dass die Qibla zweimal geändert worden wäre und das bräuchte einen Beleg. Und es gibt eben keinen Beleg dafür. Die zweite Ansicht war, dass er die nach Jerusalem gebetet hat, die ganze Zeit, von Anfang an. Und die dritte Ansicht ist, dass er in Richtung Jerusalem gebetet hat, allerdings die Kaaba zwischen sich und der Gebetsrichtung gestellt hat, oder eben sich so aufgestellt hat, dass die Kaaba zwischen sich und der Gebetsrichtung der Jerusalem war, Beit al-Maqdis. Und das ist die stärkste Ansicht, weil diese Ansicht hat Ibn Abbas radiallahu anhu mal gesagt und der Hadith hat al-Hafiz ibn Hajar und andere haben diesen Hadith für sahih erklärt, okay, dass eben Ibn Abbas radiallahu anhu das gesagt hat. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist in Bezug auf den Hadith, den wir gerade eben gelesen haben, wo annahu salla qibla bayt al-Maqdis 16, und dann heißt es, dass jemand wo annahu awwala salatin sallaha salat al-Asr. Das heißt, das erste Gebet, was er gebetet hatte, war das Asr-Gebet. Und gemeint ist das erste Gebet, was er in Richtung Mekka gebetet hat, nach der Qibla-Wendung, ist das Asr-Gebet gewesen. So. Jetzt gibt es einige Überlieferungen, oder mindestens eine Überlieferung, die sagt, dass zur Zeit des Dhuhr-Gebets der Vers herabgesandt worden ist. Aber ich habe nirgends gefunden, dass der Hadith authentisch ist, sondern es wird nur erzählt. Es wird nur erzählt. Und das mag sein, mag nicht sein, widerspricht überhaupt nicht den Hadithen hier, überhaupt nicht. Weil der Hadith sagt hier klar, das erste Gebet, was der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die neue Richtung gebetet hat, ist das Asr-Gebet. Und das war's. Und dann gibt es noch, ich möchte eben jetzt euch nur erwähnen, was authentisch überliefert ist und alles andere kann sein und kann nicht sein. Okay? Das zweite ist, Dieser Hadith bei Al-Bukhari. Der zweite ist, geht es um Salat al-Fajr. Das Fajr-Gebet, da ist der Hadith von Ibn Umar radiallahu anhu überliefert bei Sahih Muslim, und da sagte er, dass eben die Leute von Quba, haben wir gesagt, ist die erste Moschee, die im Islam gebaut worden ist in Medina. Und wir haben auch gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn man zwei Rakaat betet in Quba Moschee, ist es so, als hätte man eine Umrah gemacht. Das ist eine Vorzüglichkeit, die nur für diese Moschee gilt. Dann, Ibn Umar sagte, radiallahu anhuma, dass die Leute von Quba haben sich im Fajr-Gebet befunden, als dann jemand kam, ein Mann kam und ihnen gesagt hat, dass sie, dass die Qibla sich geändert hat. Und dann haben sie sich auch im Gebet, während sie gebetet haben, umgedreht in Richtung der neuen Qibla. Das war in Al-Quba. Der Hadith ist bei Muslim. Und nur eine kleine Anmerkung, da aus diesem Hadith haben die Ulama entnommen, dass eben, wie man sagt auf Arabisch, Khabar al-Wahid, maqbul. Das heißt, wenn eine einzige Person etwas überliefert, dann ist das bindend. Wenn es einen Hadith gibt, ja, wo, wenn es nur einen einzigen Hadith gibt, und es hat nur eine Überlieferungskette zwischen uns und dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aber der Hadith ist sahih, dann ist er bindend. Egal, ob das in der Aqidah ist, oder ob das in den Ibadat ist, oder sonst wo ist in der Religion. Okay? Das ist eine kleine Feinheit aus diesem Hadith. Weil es gibt manche Leute, die sagen, nein, so einzelne Hadith nehmen wir nicht an. Das ist gefährlich. Das zweite ist der Hadith von Anas, radiallahu anhu. Er hat das Gleiche gesagt, in Bezug auf das Fajr-Gebet auch, aber in Bezug auf Masjid Bani Salama. Und das ist Masjid al-Qiblatain. Und Masjid Bani Salama, Masjid al-Qiblatain heißt eben die Moschee, also der zwei Qiblas. Die Moschee der zwei Qiblas, na. Und dort ist das Gleiche passiert, und dort heißt es im Hadith, der ist auch bei Muslim, dass sie eine Raka'a gebetet hatten in Richtung der Jerusalem, und dann haben sie sich gewandt in Richtung, nach der einen Raka'a gewandt in Richtung Makka, weil jemand kam und ihnen das auch berichtet hat. Und ihr seht, die zeitliche Reihenfolge ist eindeutig. Der Prophet hat gebetet, und später hat es dann die Leute außenrum erfahren, ganz normal. Und deswegen auch in diesem Hadith, den wir gerade eben vorgelesen haben, bei Al-Bukhari, dass der Prophet das Asr-Gebet gebetet hatte mit einigen Leuten, und dann ist einer von ihnen von der Jama'a raus und hat andere Leute von den Ansar gesehen, dass sie, wer ist es, und zwar der Hadith nämlich bei At-Tirmidhi, und zwar hat er nämlich einige Leute gesehen von den Ansar, dass sie das Asr-Gebet beteten. Und das ist in Ordnung, denn die Muslime in Medina haben nicht alle beim Propheten sallallahu alaihi wasallam gebetet. Sondern er hat eben das Asr-Gebet mit den einigen Muslimen gebetet in der Prophetenmoschee. Und dann kam ein Sahabi raus, ging an eine andere Moschee vorbei und sah, dass sie dort Asr gebetet haben, und sagte ihnen Bescheid. Und dann haben sie sich auch umgewandt. Das heißt, die Sache, dass Leute sich gewandt haben im Gebet, ist mehrmals überliefert. In dieser Überlieferung steht drin, ein Mann ging raus und kam an einer Moschee vorbei. Ist es die Moschee Al-Quba? Ist es die Moschee, also wahrscheinlich nicht Quba, weil Quba war Fajr, ja, und Bani Salam war auch Fajr. Aber welche Moschee das war, gibt es verschiedene Überlieferungen, die ich letztes Mal erwähnt habe. Okay? Aber das ist nicht sehr entscheidend. Das ist, was authentisch überliefert worden ist. Über Dhuhr habe ich nichts gefunden. Denn manche Ulama haben gesagt, es ist während dem Dhuhr-Gebet herabgesandt auf den Propheten, und manche haben gesagt, es hat überhaupt nichts in der Gebetszeit zu tun. Sondern es ist überhaupt nicht in einem Gebet herabgesandt worden, sondern einfach vor diesem Asr-Gebet, der bei Bukhari erwähnt worden ist. Und wie dem auch sei, egal ob das mit Dhuhr stimmt oder nicht stimmt, das stimmt wunderbar überein mit den anderen Überlieferungen. Aber, wallahu a'lam, wenn der Hadith von Dhuhr authentisch wäre, dann hätte Al-Bara ibn Azib nicht gesagt, das erste Gebet, was der Prophet gebetet hat nach Mekka, ist das Asr-Gebet. Ne? Wie dem auch sei, deswegen haben manche Ulama gesagt, dass es überhaupt nicht während einer Gebetszeit herabgesandt worden ist, und dann einfach ganz normal zu irgendeinem anderen Anlass. Ich wollte das noch einmal klar sagen, inshallah ist das jetzt klarer geworden, weil ich wollte mich nur auf das stützen, was auch wirklich authentisch überliefert worden ist. Na, okay, dann kommen wir zu, selbst wenn, Allah sagt in Vers 145, selbst wenn du zu denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, mit jeglichen Zeichen kämest, würden sie doch nicht deiner Gebetsrichtung glauben. Denen die Schrift gegeben wurde, natürlich die Juden und die Christen, würden sie trotzdem nicht deiner Gebetsrichtung folgen. Also das heißt in Richtung Kaaba beten. Warum nicht? Weil sie wussten sowieso schon, dass die Qibla geändert werden wird, wie wir im Vers vorhin gesehen haben. Letztes Mal haben wir gesehen, im Vers 143, wo es heißt, وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wissen sehr wohl, dass dies die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Das heißt, selbst wenn du jetzt, O Prophet, noch mit Beweisen und Wundern kommst, sie werden dir nicht folgen, weil sie wissen ja schon, dass es wahr ist. Und wer weiß, dass es wahr ist und folgt nicht, dann nutzen ihnen die Wunder nachher auch nichts mehr, die er bringen würde. Na. Noch folgst du ihrer Gebetsrichtung. Das haben wir erwähnt, weil sie haben unterschiedliche Gebetsrichtungen, wie wir letztes Mal erwähnt haben. Und hier heißt es im Vers, وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. Und das ist, das heißt, und du folgst, das ist eher im Gerundium, wenn man das grammatikalisch ausdrücken möchte. Du folgst nicht ihrer Gebetsrichtung. Allah subhanahu wa ta'ala hat zum Beispiel hier nicht gesagt, und folge du nicht ihrer Gebetsrichtung. Denn dann würde es vielleicht bedeuten, dass er schon ihrer Gebetsrichtung gefolgt sei oder sowas. Nein, sondern der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wie es in einem Hadith von Ibn Abbas klar heißt, ihm war auferlegt worden, dass er in Richtung Jerusalem betet. Weil manche Ulema haben gesagt, es war Ijtihad von ihm, dass er in Richtung Jerusalem betet. Okay? Aber das widerspricht der Aussage von Ibn Abbas, dass er in Richtung Jerusalem gebetet hat und dass es ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala war, wie Al-Hafiz ibn Hajar in seiner Erklärung zu diesem Hadith erwähnt hat. Okay. Dann, und auch untereinander folgen sie nicht der Gebetsrichtung der anderen. Warum? Das haben wir gesagt, die Juden hatten gebetet in Richtung Jerusalem und die Christen hatten gebetet in Richtung der Osten, einfach in Osten, und die Muslime hatten gebetet jetzt in Richtung, beten jetzt in Richtung Mekka. Also jeder betet in eine eigene Gebetsrichtung. Würdest du aber ihren Neigungen folgen, nach all dem, was dir an Wissen zugekommen ist, dann gehörtest du wahrlich zu den Ungerechten. Das heißt, subhanallah, Allah sagt dir, würdest du, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, das heißt, würdest du ihren Neigungen folgen, das ist keine Religion, was sie folgen, was sie machen, ihre Gebetsrichtungen, das ist nicht irgendwie, und ihre Religion überhaupt, was sie folgen, die Juden, Christen, ist nicht eine Religion, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, weder Jesus noch Moses, alayhi salatu wassalam, sondern es sind ihre Neigungen, das, was sie aus der Religion gemacht haben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals auferlegt, dass die Christen in ihrer Kirche Orgel spielen sollen oder dass sie singen sollen, Lieder singen sollen, okay? Und dass sie weil wir wissen sogar aus der jetzigen noch schon verfälschten Schrift der Juden und Christen, dass Moses und Jesus alaihissalam im Gebet sich niedergeworfen haben. Jetzt wissen wir es noch. Und das machen keine Juden und Christen, zumindest die Christen machen das nicht mehr. Bei den Juden weiß ich es nicht. Na. Und hier in diesem Vers ist auch ein Beleg dafür, dass es verboten ist, haram ist, dass man den Kuffar nachahmt. Weil Allah sagt, würdest du aber ihren Neigungen folgen, nach all dem, was dir an Wissen zugekommen ist, dann gehörtest du wahrlich den Ungerechten. Wir haben das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala, was wir benötigen. Und wir haben das Wissen, wie wir zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Wie dumm muss man dann sein, wenn man noch jetzt den Juden Christen folgt? In irgendetwas von ihrer Religion. Ja? Deswegen ist das Nachahmen von den Juden Christen, während wir das Wissen haben und sie sich im offenkundigen Irrtum befinden, ist sinnlos. Ist sinnlos. Warum sollte jemand, der das Licht hat, jemandem folgen, der kein Licht hat? Das macht keinen Sinn. Dann gehörtest du wahrlich zu den Ungerechten. Das wäre ungerecht von dir. Und das wäre reine Rullen auf Arabisch. Also das Folgen der Neigungen der Seele führt einem zum Verderben. Und das Nachahmen der Kuffar ist verboten. Und trotzdem machen wir all das, was die Kuffar machen. Leider. Äußerlich und auch die Denkweise teilweise. Und dass wir Muslime mit Zinsen handeln. Und dass wir Muslime angefangen haben, wie die Juden behaupten, dass unter uns ist das erlaubt, manche verbotene Sachen, aber mit den anderen ist das erlaubt. Ja? Und diese Sichtweise mit Zinsen und alles Mögliche. Oder auch mit Klauen. Es gibt Muslime, die sind so weit in ihrer Denkweise zum Weg abgeirrt. Die denken, man darf von den Kuffar klauen. Die haben kein Eigentum, weil es eben Kuffar sind. Und dann, dass die muslimischen Länder, die meisten, überhaupt nichts mit dem islamischen Gesetz zu tun haben. All das ist Nachahmung der Kuffar Und wenn Muslime sagen, wir wollen Demokratie haben in unseren eigenen Ländern, das ist auch Nachahmung, weil die Demokratie haben wir nicht Muslime, wir nicht erfunden, haben die anderen. All das, wir ahmen den Nicht-Muslimen nach, obwohl wir es sind, die den Koran haben, das unverfälschte Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und dann wollen wir einem System folgen, das irgendein Mensch, und Allah sagte, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. Das ist, welches Gesetz ist denn besser für ein Volk, das überzeugt ist, also fest glaubt? Das Gesetz Allahs, sonst gar keins. Und in Surah Yusuf jetzt ist auch, gell? Steht, إِنَ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ. Nein. أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدِ إِلَّا إِيَّهِ. صَالِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ. Darüber besteht kein Zweifel, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der regiert. Und man kann sagen, dass der Koran ein System ist. Eine Lebensweise. Alles, was du machst. Alles. Dein ganzes Leben muss nach dem Islam ausgerichtet sein. Alles. Der einzelne Mensch, die Familie, das Dorf, die Stadt, die Gesellschaft, das Land, die Regierung, Krieg, Frieden, Halal, Haram, all das muss nach Allahs Gesetz gerichtet werden und nach keinem anderen Gesetz. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, kennen es, wie sie ihre Söhne kennen. Aber ein Teil von ihnen verheimlicht wahrlich die Wahrheit, obwohl sie wissen. Es wird erzählt, dass Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, wer war Abdullah ibn Salam? War ja einer der großen jüdischen Gelehrten in Medina, der nicht Muslim geworden ist. Er sagte, ich kenne diesen Propheten besser als meine eigenen Kinder. Er sagte, warum? Weil meine eigenen Kinder, ich weiß nicht, ob ich wirklich der Vater bin. Aber diesen Propheten, ich weiß ganz sicher, dass er der Prophet ist. Na, und und er war jüdischer Gelehrter. Na, diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, das heißt die Tora und das Evangelium. Wa alaikum assalam. Kennen es, wie sie ihre Söhne kennen. Kennen es kann mehrere Bedeutungen haben. Eins von drei. Es entweder die Schrift, weil es heißt, auf Arabisch heißt es, ja, es geht ja um die arabische Grammatik, nicht um die deutsche Grammatik. Also es ist auf Deutsch heißt die Schrift. Aber es könnte sein das Buch, okay, so kommen wir auch hin. Oder sie kennen ihn, so wie sie ihre Söhne kennen, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oder sie kennen es, das heißt die Wendung der Qibla. Tahwil al-Qibla. Ya'rifunahu, kama ya'rifuna abna'um. Könnte auch bedeuten, dass sie eben wissen, dass die Qibla geändert worden ist. Und das wissen sie ganz genau und trotzdem leugnen das. Aber ein Teil von ihnen verheimlicht, ihre Gelehrten sind das. Ihre Gelehrten haben das gewusst und haben absichtlich verschwiegen und verfälscht. Und heutzutage findet man, nach meinem Wissen, nichts mehr, zumindest nichts Deutliches mehr in ihren Schriften, was darauf hinweist. Aber ein Teil von ihnen verheimlicht wahrlich die Wahrheit, obwohl sie wissen, subhanallah. Es ist die Wahrheit von deinem Herrn, gehöre daher nicht zu den Zweifeln. Und ihr seht, wie oft Allah subhanahu wa ta'ala hier klar macht, dass das die Wahrheit von deinem Herrn ist, o Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, da die Wendung der Qibla eine große Prüfung war. Für die Muslime. Und eine Prüfung war für die Nicht-Muslime. Wir haben gesagt, dass es drei Gruppen gab. Die Leute haben sich in drei Gruppen geteilt. Die ersten waren die Mushrikun. Sie haben gesagt, Alhamdulillah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, langsam kommt er wieder zu unserer Religion zurück. Er betet schon wieder in diese Richtung. Er fühlt Zuneigung zu seinen alten Göttern, die er gehabt hat. Weil es war ja auch noch vor Fath. Das war ja noch nicht, die Götzen waren ja noch in der Kaaba. Und er betet wieder in Richtung der Götzen. Und dann die zweite war die Gruppe der Juden und Christen, sagen, jetzt ist klar, dass er ein falscher Prophet ist, weil er betet nicht in die Richtung der alten Propheten, sondern er betet in die neue Richtung. Das heißt, wir haben Beweis. Und die schwachen Gläubigen und die Heuchler, sie haben gesagt, was ist das für ein Spiel? Heute betet er in die Richtung, morgen betet er in die andere Richtung und übermorgen vielleicht wieder in eine andere Richtung. Und deswegen war es eine schwere Prüfung für die Gläubigen. Und deswegen hatte Allah subhanahu wa ta'ala schon vorher den Vers gesagt. Bevor es passiert ist, hat er gesagt, سَيَقُولُ السُّفَهَا. Die Schwachsinnigen unter den Leuten werden sagen, was hat sie von ihrer Qibla abgewandt? Ja. Und deswegen war dieser Vers eine Festigung für die Herzen der gläubigen Menschen. Und dann ist eben, es ist die Wahrheit von deinem Herrn, er hat die Rechtheit in dem ich gelehrt. Es ist die Wahrheit von deinem Herrn, gehöre daher nicht zu den Zweiflern. Zweifler ist jemand, der manchmal sagt, das ist wahr und manchmal sagt, das ist falsch und findet keinen richtigen, geraden Weg, auf dem er sich befindet. Und gehöre da nicht, O Prophet, sallallahu alaihi wasallam, zu den Zweiflern. Und dann, das heißt, dieser Ausdruck ist zwar direkt auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gerichtet, gilt aber für alle Muslime. Für alle Muslime. Ja. Weil es gibt vieles, was im Koran direkt gerichtet ist an den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, aber das gilt als, für alle Muslime. Und, das ist keine grundsätzliche Regel, sondern das muss man unterscheiden von Vers zu Vers. Ja. Manchmal gilt es für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und manchmal gilt es für alle Muslime. Jeder hat eine Zielrichtung, das haben wir gesagt, und das ist bis heute noch der Fall, zu der er sich hinwendet. So wetteifert nach den guten Dingen, wo immer ihr auch seid oder sein werdet, Allah wird euch alle herbeibringen, Allah hat zu allem die Macht. Jeder hat eine Zielrichtung, zu der er sich hinwendet, so wetteifert nach den guten Dingen, das heißt, nachdem die Qibla jetzt geändert worden ist, wetteifert nach den guten Dingen und beeilt euch jetzt in die richtige Richtung, in die neue Richtung zu beten. Gehört sofort zu den Ersten, die diesen Befehl folgen. Und der Vers wurde abgesandt und die Sahaba radiallahu anhu haben sofort dieses akzeptiert und in die neue Richtung gebetet. Und das nennt man eben das Wetteifern in guten Dingen. Deswegen gehört es zu den guten Dingen, wenn man den Adhan hört, dass man sofort sich vorbereitet auf das Gebet. Und dass man sein Gebet verrichtet zu Anfang der Zeit. Außer in anderen Situationen, in bestimmten Situationen. Aber das gehört zum Wetteifern guten Dingen. Du hörst den Muadzin, er sagt, komm zum Gebet und auf zum Gebet und du gehst sofort zum Gebet. Das gehört zum Wetteifern. Ja. So wetteifert nach den guten Dingen. Und wenn schon jeder seine Zielrichtung hat, jeder hat seine Zielrichtung, zu der sich hinwendet, so wetteifert ihr nach den guten Dingen. Das heißt, wenn sie schon nach links und rechts in die falsche Richtung rennen, dann ihr bleibt standhaft und geht ihr wenigstens auf dem geraden Weg und folgt nicht dem Volk der Schrift oder den anderen Menschen, die eben nicht in die Wahrheit von ihrem Herrn kennen oder die nicht der Wahrheit von ihrem Herrn folgen. Wo immer ihr auch sein werdet, Allah wird euch alle herbeibringen. Es ist egal, ob man heute stirbt oder ob man morgen stirbt, ob man hier stirbt oder dort stirbt oder woanders stirbt. Allah subhanahu wa ta'ala, zu ihm wird die Rückkehr sein. Die Rückkehr ist eine einzige und wir kehren zu ihm zurück. Und wenn er will und wenn er die Toten am Tag der Auferstehung alle versammeln will, egal wo sie gestorben sind auf der ganzen Erde, nach diesen Tausenden und zigtausenden von Jahren, sagt er nur sei und dann sind sie alle wieder am Leben und die Knochen kommen zusammen und die werden wieder mit Fleisch überzogen und die Organe kommen zusammen und die Menschen werden dann plötzlich wieder dastehen und sehen und dann werden sie auf einer Erde sein, die eine andere Erde ist, auf der sie sich jetzt befunden haben. Und all dies ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala braucht nur sagen sei und dann ist es. Das heißt, für Allah subhanahu wa ta'ala ist es alles eine einfache Sache. Er sagte in Surat Luqman, dass eben die Erschaffung oder dass eine Seele auferstehen lässt, eine einzige, ist das Gleiche, wie wir alle Menschen auferstehen lassen. Für ihn ist es das Gleiche. Das eine ist nicht schwieriger als das andere. Alle gleich. Er braucht nur sagen, sei, und dann ist es, Allah hat zu allem die Macht. Und Allah hat zu allem die Macht. Es gibt nichts, was er nicht tun kann. Allah macht, was er will, und er ist der Allmächtige, und das gehört zu seinen Eigenschaften. Allah ist Al-Qadir, Allmächtige. Ja. Und woher du immer heraustrittst, O Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, woher du immer heraustrittst, da wende dein Gesicht, heraustrittst, auch außerhalb Medina, denn diese Gebetsrichtung gilt nicht nur für die Leute in Medina, sondern für alle Muslime auf der ganzen Welt. Sie müssen sich in Richtung Mekka, um genauer gesagt zur Kaaba wenden, und deswegen findet man bei der Kaaba selbst die Muslime. Je nachdem, von welcher Richtung sie kommen, beten sie in eine ganz andere Richtung. Das ist im gleichen Gebet in Haram beten manche nach Süden, manche nach Norden, manche nach Osten, nach Westen. Alle beten aber zur Kaaba. Und das ist eine gewaltige Sache im Islam, die Muslime vereint und was es nicht in einer anderen Religion gibt, wie außer im Islam. Ja. Und nur in einer Moschee. Dass man im Kreis betet. Ja. Na, subhanallah. Nur in Makkah. Und wo immer du heraustrittst, da wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Es ist wahrlich die Wahrheit von deinem Herrn und Allah ist nicht unachtsam dessen, was er tut. Und hier sieht man wieder, وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Das heißt wieder eine Betonung. وَإِنَّهُ ist Betonung. لَلْحَقُّ, es ist wirklich, wahrlich die Wahrheit von deinem Herrn. All dies, weil das eine gewaltige Prüfung von Allah SWT gewesen ist. Das kann man fast gar nicht nachvollziehen, warum dies, also dass es so gefährlich war. Aber wenn jemand so eine Regelung ablehnt oder deswegen vom Islam abtrünnig wird oder so eine Regelung zurückweist, dann ist er Kafir. Ihr müsst euch vorstellen, dass Abu Bakr as-Siddiq, wie Sheikh Shinqiti gesagt hat, als er über Zakat gesprochen hat, und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala hat ja den Muslimen als Zakat-Pflicht gemacht. Und Allah sagt im Koran, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Das heißt, nimm von ihnen, o Prophet, nimm von ihnen eine Sadaqa, eine Spende. Gemeint ist Az-Zakah und Az-Zakah. Nimm von ihnen eine Spende, wodurch du sie damit reinst und läuterst. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ und bete für sie, إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُوا لَهُمْ und also wahrlich dein Gebet ist eine Beruhigung für sie. Auf jeden Fall hatten die Leute, nachdem der Prophet, einige Stämme, arabische Stämme, hatten nachdem der Prophet aus dem gestorben war, haben sie gesagt, Az-Zakah ist keine Pflicht. Warum? Weil sie gesagt haben, der Ausdruck im Koran, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ, nimm von ihrer Spende etwas, haben gesagt, es ist gerecht an den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt, nachdem der Prophet gestorben ist, gibt es also kein Zakah mehr, weil der Prophet ist gestorben. Und wer sollte jetzt einsammeln? Und dann hat Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu deswegen sie bekämpft und sie waren Kuffar, nachdem sie dieses gesagt haben. Weil sie abgelehnt haben, den Zakat zu bezahlen. Und im Zakat ist es sogar gefährlich, denn es heißt im authentischen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn jemand sich weigert, als Zakat zu bezahlen, dann sagt er, dann werden wir es von ihm nehmen und die Hälfte seines Vermögens. Und die Hälfte von seinem Vermögen, alles was er besitzt, Tiere, Essen, Trinken, Geld, Gold, Silber, die Hälfte davon wird von ihm weggenommen, zwanghaft, weil er es nicht geben will. Das, wenn er nicht geben will. Wenn er es leugnet, wird er, dann wird er dann wird er erstmal vor Gericht gestellt. Aber das ist natürlich eine andere Angelegenheit. Aber etwas zu leugnen aus dem Koran ist sowieso Kufr, allgemein, also in Bezug auf Zakat oder auf andere Sachen. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was er tut. Und in der Lesart von Abu Amr al-Basri sagte er, وَمَا اللَّهُ بِغَافٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Das heißt, und Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun, das Volk der Schrift, die eben nicht dieser neuen Qibla folgt, die Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Und wer hat das Recht, die Qibla zu ändern? Oder wer hat das Recht, die Qibla nicht zu akzeptieren, wo Allah doch ihm der Westen und der Osten gehört? Und er sagt in einem Vers, er ist der Herr, der Osten, der vielen Osten, und Al-Magharib und der vielen Westen. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Herr des ganzen Universums und er bestimmt. Und was für ein Unterschied macht es denn, ob man in Richtung Qibla betet, nach Mekka oder nach Jerusalem oder nach wo auch immer hin? Es macht überhaupt keinen Unterschied. Es geht nur darum, dass Allah es gesagt hat und das ist zu befolgen, mehr nicht. Das ist die Sache. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.